Kundgabe 4732. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.9.1949. Einen der Seele mit dem Geist. Dessen achtet, dass eure Seele reifet, auf dass der Geist in euch sich mit ihr vereinigen kann. Das heißt, dass er sich ihr verständlich machen und sie beeinflussen kann, meinem Willen gemäß. Und eure Seele wird dann reifen, wenn ihr euch bemüht, in der Liebe zu leben. Also alles zu tun, was gut ist, wenn ihr gegen eure Fehler und Schwächen ankämpft, wenn ihr danach trachtet, vollkommen zu werden. Der Wille schon genügt, dass der Geist in euch wirksam wird, insofern, als dass er der Seele kundgibt, was sie tun soll, so dass die Seele also empfindungsgemäß das anstrebt, was mein Wille ist. Je höher der Reifegrad der Seele ist, desto verständlicher werden ihr die Äußerungen des Geistes sein. Das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen wird dem Geistigen zugewandt sein. Das heißt, der Mensch befasst sich mehr mit seinem Innenleben, mit der Höherbildung seines Seelenzustandes, als mit irdischen Gedanken. Und alles dieses ist Wirken des Geistes im Menschen, der seinen Einfluss auf die Seele ausübt, die sich mit ihm nun vereinigt hat und sich ziehen lässt nach oben. Denn der Geist im Menschen ist mein Anteil, und folglich kann er nur zu mir hinführen. Er sucht die Vereinigung mit dem Vatergeist, die aber dann erst stattfindet, wenn die Seele dazu bereit ist, wenn der Mensch durch ein Liebeleben die Schranken durchbricht, die bisher ihn von mir trennten. Die Seele, das Denken, Fühlen und Wollen im Menschen, muss ohne Zwang die Richtung zu mir einschlagen. Dann erweckt sie den Geistfunken in sich zum Leben. Und nun setzet sein Wirken ein und niemals ohne Erfolg. Habt ihr Menschen dies bewerkstelligt, dann wird der Geist in euch keine Ruhe mehr geben. Er wird immer und immer wieder die Seele zu bestimmen suchen, ihm Gehör zu schenken. Das heißt, es wird der Mensch nun nicht mehr gedankenlos dahingehen, sondern er wird sich ernstlich befassen mit seinem Ergehen nach dem Tode. Er wird nachdenken über seinen Erdenlebenszweck. Er wird in der Wahrheit zu stehen begehren und die Gelegenheiten suchen, wo ihm solche geboten wird. Seine Sinne werden geistig gerichtet sein. Und das solltet ihr als erstes anstreben, dass ihr dem Geistesfunken in euch die Macht über euch einräumet, was wieder nur geschehen kann durch ernsten Willen zur Vollkommenheit. Wie euer Wille ist, so ist auch sein Wirken. Ist der Wille mir zugewandt, dann wird er euch auch sicherlich mir zuführen. Und ihr werdet es spüren an der Richtung eurer Gedanken, die sich mehr und mehr mit dem Geistigen befassen, weil der Seele dies wohltut, sie also dem Geist willig Gehör schenkt. Suchet alle diesen Zustand zu erreichen, dass sich der Geist in euch äußern kann. Dann habt ihr einen großen Fortschritt zu verzeichnen in eurer Entwicklung. Denn so wie die Seele sich dem Einfluss des Geistigen überlässt, ist jede Garantie für ihre Aufwärtsentwicklung gegeben. Dann zieht euch das, was mein Anteil ist, zu mir. Dann schließet ihr euch mit mir zusammen. Und ihr habt eure Erdenlebensaufgabe erfüllt, so die Vereinigung mit mir stattgefunden hat. Amen.